Hi Kakadu-Fans, wir sind ja echt verwöhnt. Unser Vogel quasselt, was das Zeug hält. Aber Nickel, der Junge aus unserem heutigen Hörspiel, hat nicht so viel Glück mit seinem Papagei. Cordes, hör zu. Sag mal, ei, ei, Captain Nickel, Leinen los. Leinen los. Cordes denkt nicht daran. Weißt du eigentlich, dass wir dir extra die tollen Sprechkörner kaufen? Aber du sprichst natürlich nie. Und Nickel tut nun wirklich alles, damit Cordes endlich redet, denn nur dann erfüllt sich sein großer Traum, gemeinsam mit seinem Vater auf einem eigenen Schiff durch Europa zu reisen. Aber Nickels Vater sagt eben nur ja, wenn... Wenn Cordes sprechen kann. Ja, und ob das klappt? Lasst euch überraschen mit unserem Hörspiel Cordes lernt sprechen. Viel Spaß wünscht euch, Susanne. Ich habe einen Kakadu, der plappert alles nach. Der plappert alles nach, alles nach, alles nach. Wenn ich ihm guten Morgen sag, dann sagt er guten Tag. Dann sagt er guten Tag, guten Tag, guten Tag. Tja, manchmal passt es prima, was der Kakadu da spricht. Ja. Doch manchmal denkst du, aua, das passt jetzt leider nicht. Ups. Leute an mit seinem Telefon. Mit seinem Telefon, Telefon, Telefon. Dann krächzt er, hallo, hier bin ich. Und wer bist du, mein Sohn? Und wer bist du, mein Sohn, du, mein Sohn, du, mein Sohn? Und wenn er dann den Namen hört, weißt du, was er dann macht? Dann kreischt er, falsch verbunden, guten Morgen, gute Nacht. Ich liebe meinen Kakadu, vor allem, wenn er schweigt. Vor allem, wenn er schweigt. Wie bitte? Also ich muss doch sehr bitten. Und wenn er nicht gerade wieder mal was Wichtiges vergeigt. Was Wichtiges ver... Ach so. Erst neulich aß mein Chef bei mir, es schmeckt ihm wunderbar. Da schrie das Vieh. McDonald's, pfui! Und leider war das wahr. Typisch Kakadu, auch dieses Exemplar besungen von Felix Janosa ist einfach nicht abzustellen. Was gäbe Nickel nur dafür, dass sein Papagei auch so sprechen könnte? Denn dann würde sich endlich sein großer Wunsch erfüllen, mit einem Schiff über die Kanäle Europas zu tuckern. Und dann wäre er auch diesen fiesen Tim aus seiner Schule los, der ihn immer ärgert. Ob er es schafft, hört selbst. Cordes lernt sprechen. Cordes, Cordes! Hab ich doch gesagt. Lernt sprechen. Kinderhörspiel von Hans Zimmer. Hans von Zimmer. Ruhe jetzt. Es geht los. Hier im Schrank. Was? Im Klassenschrank. Sind Sie weg? Wer? Ob Sie weg sind. Was machst du denn da? Verstecken. Im Klassenschrank? Kein schlechtes Versteck, was? Sind Sie nun weg? Wer denn? Die Kinder. Welche Kinder? Psst, nicht so laut. Alle diese Kinder. Das sind Schüler, weißt du. Papa, natürlich weiß ich das. Eben, du bist ja auch einer. Sind Sie nun weg? Ja, ist doch schon nach drei. Außerdem habe ich dich gesucht. Ich habe mir gedacht, hier kann nur Nickel dich finden. Und siehst du, ich hatte recht. Ja, Papa, ich habe dich gefunden. Also. Komm jetzt. Hilf mir mal. Die Tür klemmt nämlich. Cordes, kannst du dir das vorstellen? Ein Lehrer im Klassenschrank? Das ist mein Papa. Ja, du kriegst ja deine Körner, Cordes, obwohl du immer noch nicht sprechen kannst. Und du willst zum Papagei sein? Ja, Wasser kriegst du auch noch. Das mit dem Klassenschrank habe ich natürlich keinem erzählt. Nur dir und Mama. Na, Mama wohnt ja nicht mehr hier. Die hat das alles nicht ausgehalten, hat sie gesagt. Das mit Papa und seinem fiesen Matenten. Cordes, sag mal fiese Matenten. Fiese Matenten. Du weißt gar nicht, was das heißt? Ich auch nicht. Ich kann es auch wenigstens sprechen. Mikkel, musst du nicht zur Schule? Erst 20 vor 8. Ja. Die Papa, musst du nicht auch zur Schule? Ah, was? Zeit genug. 7.37 Uhr, guten Morgen. Papa? Ja? 10 vor. Warum nimmst du nicht das Fahrrad? Ja, können wir nicht das Auto nehmen? In der Werkstatt. Naja, der Bus ist jedenfalls weg. Die zwei Stationen können auch laufen. Ja, gleich ist es auch. Hallo, Herr Müller. Hallo, Nickel. Habt ihr auch Erste frei? Was? Erste frei? Ach so, ihr nicht. Bis heute Nachmittag. Ciao, Papa. Schönen Tag auch, Herr Dr. Müller. Schönen Tag. Ey, Nickel, warte mal. Ich hab keine Zeit. Nickel, bleib doch mal stehen. Was denn? Ich muss mal mit dir reden. Lass mich in Frieden. Kommst sowieso zu spät. Ah! Lass mich! Ich warte da Pause auf dich. Ey, Nickel, ich muss dir was sagen. Interessiert mich gar nicht. Dein Alter. Lass mich in Frieden. Tat mir total schade, oder? Will ich nicht wissen. Doch, gestern, mitten in der Stunde, totaler Lärm, steht er auf, packt seine Tasche und haut ab. Der geht einfach weg. Keiner hat's gemerkt. Der hat eine Klatsche, dein Alter, oder? Häng dich auf, Vater! Ey, bist du verrückt? Schnauze! Ein Basecap, du hast es mir runtergeschlagen. Aus Versehen, weil du mich festgehalten hast. Versehen? Das war vorsätzlich. Wollte ich nicht. Jetzt ist es dreckig. So kann ich das doch nicht mehr aufsetzen. Und? Dann lass es doch. Okay. Ich lass es. Gib mir 10 Euro dafür. Ich brauch ja ein neues. Das ist doch selber schon. 10 Euro. Morgen. Oh, du kannst das sein. Cordes, hör zu. Sag jetzt mal. Sag mal. Ei, ei, Captain Nickel. Leine los. Leinen los! Weißt du eigentlich, dass wir dir extra die tollen Sprechkörner kaufen? Hier steht's auf der Packung. Aber du sprichst natürlich nie. Naja, sowieso kein Zweck. Wie ich Papa aus dem Klassenschrank gerettet habe, habe ich dir das erzählt? Aber Papa hat mich auch mal gerettet. Da war ich noch viel kleiner. Und ich glaube, da hatte ich noch ein Heft. Da standen 2 Fünfen drin. Ich wusste nicht, wie ich die da rauskriegen sollte. Ich bin zum Kanal gegangen, zum alten Anleger. Und da hat mich Papa gefunden. Nickel. Was machst du da, Nickel? Nichts. Nein. Ja. Und warum hältst du dieses Heft ins Wasser? Ich wasche. Ein Heft? Ja. Junge, nimm das Heft raus, das weicht ja auf. Und die Tinte verläuft. Ja, ich nehm's ja gleich raus. Wenn's zu spät ist. Was ist das überhaupt für ein Heft? Mathe. Test? Ja. Und steht was drin, was raus muss? Ja. Verstehe. Dann wasch es. Aber dann komm mit nach Hause, Nickel. Es ist schon fast dunkel. Genau so war das, Cordes. Und Papa hat mir sogar noch eine Entschuldigung geschrieben, dass das Heft weg war. Nickel, du bist ja doch zu spät gekommen heute Morgen. Auch du bist es, Papa. Muss ich dir eine Entschuldigung schreiben? Nein. Und was hast du mit diesem Tim zu tun? Gar nichts. Schreibt der Tim dir eine Entschuldigung? Ach Quatsch, hör mal auf. Ich bin auch zu spät gekommen. Schau mal, hier. Wasserstraßen Europas. Das können wir brauchen für die Reise. Aus der Bücherei? Ja, gut, was? Ich weiß nicht. Man träumt von solchen Sachen, aber in Wirklichkeit ist dann alles ganz anders. Aber du hast mir versprochen, dass wir sowas machen. Ja, versprochen habe ich das. Hier, guck mal, Frankreich. Da gibt es eine Menge Schleusen. Also, wann fahren wir eigentlich los? Wenn Cortes sprechen kann. Boah, Papa, der lernt es doch nie. Also, Cortes, sag jetzt mal bitte, Captain Nickel, Leinen los. Da weiß ich, was das heißt, Leinen los. Deshalb kann er es nicht sagen. Also, Cortes, Leinen los heißt, das Schiff legt ab, es fährt los. Es kann ja nicht fahren, wenn es festgebunden ist. Ist doch klar. Du bist doch wirklich so blöd, du blöder Papa. Geil, dass du das nicht kapierst, Mann. Nickel, du bist das. Was stehst du denn hier rum? Hallo, Miriam. Ach, nur so. Gehst du nicht nach Hause? Mach ich doch gleich. Dann geh doch. Ja. Gehst du auch? Ich? Natürlich. Wollen wir vielleicht zusammen gehen? Wohnst du denn nicht da hinten in Richtung Kanal? Ja, schon. Aber ich muss aber bei meiner Tante vorbei. Was holen für Papa? Du hast eine Tante? Natürlich. Du etwa nicht? Ich meine nur, ich wusste nicht, dass sie hier wohnt. Naja, kannst du ja nicht so wissen. Die wohnt ja sowieso erst seit 3 Wochen hier. Und sie heißt Tante Martha. Sie ist aus Berlin gekommen. Ja, und weißt du, mein Onkel Georg ist ganz überraschend gestorben. Das tut mir aber leid. Ach, das braucht doch nicht leid zu tun. Also, naja, ich hab ihn sowieso nicht gekannt. Na gut, dann lass uns gehen. Ich muss aber ziemlich schnell gehen, weil ich rechtzeitig zu Hause sein muss. Zum Essen. Naja, das verstehe ich. Außerdem gehe ich immer schnell. Ich auch. Aber jetzt ist rot. Weiß ich doch. Du wärst glatt drüber gelaufen. Das steht überhaupt nicht. Grün. Da bin ich schon. Hier wohne ich. Schon? Ja. Und wo wohnt jetzt deine Tante? Ach, naja, ein bisschen weiter da hinten, weißt du? Sag mal, Nickel. Ja? Der Tim, ist das dein Freund? Wie kommst du denn darauf? Weiß nicht. Hab euch gesehen. Quatsch. Na, weißt du, es war nur so ein Zufall. Du sollst nur aufpassen. Worauf denn? Der ist voll gemein. Ist mir doch egal. Ich sag's ja nur. Ciao, Nickel. Ciao, Miriam. Kein Problem. Cortes, ich muss dir was erzählen. Aber du sollst es nicht weiter sagen. Miriam, die ist echt nett, nicht? Außerdem ist sie so niedlich. Und ich habe jetzt einen Trick, wie ich immer bei ihr vorbeigehen kann. Vielleicht besucht sie uns ja auch mal. Ich werde ihr sagen, dass du Deutsch sprechen kannst. Sie könnte ja vielleicht auch auf unserem Schiff mitfahren. Wie findest du das? Ach, der Trick ist das mit der Tante. Die habe ich mir nur ausgedacht. Schlau, was? Ich kann ja wirklich nicht sagen, dass ich wegen dem Mädchen so einen Umweg mache, nur um sie zu treffen. Hast du jetzt was gesagt, Cortes? Nee, doch nicht. Hey, Nickel! Ich wollte dir bloß sagen, ich führe Ermittlungen durch. Hä, was für Ermittlungen? Gegen Lehrer. Was die sonst noch so machen. Und? Bei deinen Alten habe ich schon einen ganzen Aktenordner voll. Das ist eine Ermittlungsakte. Gerade deinen Alten, den habe ich voll auf dem Kieker. Was denn? wenn er zu spät kommt oder gar nicht. Schleimer! Kannst dir Akteneinsicht beantragen, wenn du reingucken willst in die Akte. Kostet natürlich eine Gebühr, 10 Euro. Arschloch! Es war schon wieder eine Beleidigung. Hast du meinen Zehner? Welchen Zehner? Bist du blöd? Für meinen Basecap. Lass mich auf ihn. Du willst mich doch nicht betrügen. Morgen will ich 20. Also heute 10 und die Sache ist gegessen. Ich habe aber kein Geld. Das ist Pech. Morgen sind es 20, oder? Du tust mir nichts. Ich? Ich bestimmt nicht. Aber ich habe ein paar Freunde. Die sind schon ein bisschen älter. Wer denn? Du wirst schon sehen. Du bist ein Arsch. Okay. 20 Euro. Morgen. Sonst gibt's mehr. Und Nickel? Kein Wort zu deinem Alten. Sonst lasse ich den auffliegen. Also, du weißt Bescheid. Hey, Cordes. Wenn du sprechen würdest, dann könnten wir zusammen irgendwo auftreten. Gegen Geld. Nickel und Cordes. Du könntest vielleicht ein Gedicht aufsagen. Meine Damen und Herren, das ist Cordes, der beste sprechende Papagei der Welt. Dann gehe ich nämlich mit dem Geldbeutel rum. Aber so, wo soll ich jetzt die 20 Euro hernehmen? Und Papa kann ich das auch nicht sagen, weil sonst Tim mit seiner Ermittlungsakte ankommt. Das ist Erpressung. Das ist echt Erpressung. Was ist Erpressung? Oh, nichts. Nur wegen Hausaufgaben. Hausaufgaben sind Erpressung? Ja. Wenn du meinst. Ach, Papa, es lag wieder im Schiff im Kanalhafen. Da liegt mehr als eins. Und es war noch zu verkaufen. Ganz schön und gar nicht mal so teuer. Wie viel? Weiß ich nicht. Das ist wirklich nicht viel. Außerdem, hier im Buch steht, man kann jahrelang rumfahren auf den Wasserstraßen Europas. Man kommt bis ins Mittelmeer. Oder nach Ungarn, Budapest. Das ist die Hauptstadt. Ja, aber unsere Schule. Was macht unsere Schule ohne uns die ganze Zeit? Ach, die Schule. Das ist sowieso alle blöd. Blöd bist du, wenn du nichts lernst. Die Kinder im Zirkus fahren ja auch jahrelang rum. Die lernen ja auch ohne Schule. Die haben einen eigenen Lehrer, wenn sie unterwegs sind. Ja, die Kinder im Zirkus. Ja, und wenn wir zusammen auf dem Schiff sind? Ja, klar. Bin ich der Lehrer. Schiffslehrer Cornelius Müller. Kein schlechter Job. Und ich hätte auch einen ganz netten Schüler. Klar, Papa. An Bord spricht man natürlich immer nur Englisch. Also Englisch lernst du da praktisch von allein. Yes, Sir. Yes, Sir. Ah, so Englisch kannst du schon. Ja, nicht? Und Geografie. Lernt man sowieso dauernd. Hier, die Wasserstraßen Europas. Und zu berechnen gibt's da jede Menge auf so einer Klar, Fahrt. Klar, du Papa. Und nachts navigieren wir nach den Sternen. Das ist Astronomie. Toll, kannst du mir 20 Euro geben? Ah, so sieht die Mathematik aus. 20 Euro. Astronomisch, kann man sagen. Was? Ganz schön viel, meine ich. Habe ich den Geburtstag? Bitte, Papa. Und du willst mir was schenken, ja? Aber ich habe keinen Geburtstag. Leider. Papa. Gut, 20 Euro. Wofür? Ich kann es gerade nicht sagen. So, kannst du nicht? Nein. Na gut. Hier, kriege ich es wieder? Bestimmt, ich kann Zeitung austragen. Willst du dir wieder ein Computerspiel kaufen? Ja. Kauf dir lieber einen Fußball, das ist gesünder. Ach, der ist auch nicht so gesund. Wenn ich denn Schiffslehrer bin, wer bezahlt mich dann eigentlich? Da musst du noch eine Menge Zeitung austragen, fürchte ich. Bekomme ich jetzt die 20 Euro? Ja. Aber mach den Käfig von Cordes sauber. Ei, ei, Sir. Das ist vielleicht ganz gut, dass du nicht sprichst, Cordes. Erzählst du wenigstens keinem was weiter. Ach, ich habe übrigens Tim das Geld gegeben. Aber dann wollte er noch, dass er ein dreckiges Basecap aufsetze. Setz auf, ist jetzt deine. Du hast das Geld und ich kann machen, was ich möchte. Kannst du nicht? Setz das Basecap auf. Das ist ein Lauscap und so eine doofe Lauscap setze ich nicht auf. Hast du Lauscap gesagt? Lauscap. Okay, ich lasse dir Zeit bis morgen. Und dann kommst du mit meiner Mütze auf dem Kopf hier vorbei. Und wenn du mich siehst, nimmst du sie ab und darunter hast du einen Fünfer, verstanden? Hast du verstanden? Cordes, ich habe die Mütze sofort im Kanal geworfen. Ich hatte so eine Wut. Aber morgen. Naja, morgen gehe ich einfach nicht in die Schule. Ich bin krank. Ich habe doch keine 5 Euro. Und bei der Zeitung brauchten sie gerade keinen. Und das mit dem Schiff, das klappt ja sowieso nicht. Cordes, Cordes. Wenn du so viel sprechen könntest, wie du scheißt. Hallo, Nickel. Was? Ach, du bist das. Hab ich dich erschreckt? Oh, oh, sah aber so aus. Was hast du denn gedacht, wer ich bin? Weiß nicht. Tim hat nach dir gefragt. Gestern. Ach, der. Naja, weißt du, gestern war ich krank. So. Und was machst du heute? Hier? Ich geh in die Schule, siehst du doch. Ist doch ein Umweg. Quatsch, ich komm nur gerade von meiner Tante. Ach klar, deine Tante. Ja. Ich muss dir noch was bringen. Ihr seid ja nett zu eurer Tante. Ja, ist ja so eine Großtante. Komm, lass uns gehen. Weißt du, Papa und ich, wir wollen uns einen Kaminkreuzer kaufen. So ein Schiff? Echt? Ja. Weißt du, was das Gute daran ist? Man kann quer durch Europa damit fahren. Mit einem Schiff quer durch Europa? Wie geht denn das? Ja. In Kanälen und Flüssen. Du kannst sogar bis ins Mittelmeer fahren. Du mit deinem Papa? Ja. Wollen wir uns die Schiffe im Kanalhafen mal angucken? Ich fange jetzt mit Reiten an. Das ist auch cool. Du könntest ja mit uns fahren, wenn wir das Schiff fahren. Guck mal hier. Ich habe ein Buch. Das heißt die Wasserstraßen Europas. Willst du es dir mal anschauen? Ja, gut. Cordes, heute habe ich Tim zum Glück nur von Weitem gesehen. Am Morgen steht er bestimmt da und will was. Wenn ich dem sage, dass ich seine Mütze in den Kanal geworfen habe, der bringt mich um. Und die 5 Euro habe ich auch nicht. Ich kann doch nicht schon wieder krank sein. Ich habe Miriam gefragt, ob sie mit will mit unserem Schiff. Na, die hat aber bloß komisch geguckt. Vielleicht hätte ich sie erst gar nicht fragen sollen. Mann, Cordes, du scheißt hier alles voll. Und was hab ich? Ich hab Schiss. Sag mal, Nickel, im Haushaltsportemonnaie war doch noch ein 5-Euro-Schein. Echt? Hm. Wo ist der jetzt? Drin ist er nämlich nicht mehr. Papa, du warst ja noch einkaufen. Hm, eben. Deshalb weiß ich's ja. Vielleicht hast du was davon gekauft? Hab ich nicht. Vielleicht rausgefallen? Wohin denn? Na, weiß nicht. Mist. Du hast ihn nicht, Nickel. Aber Papa. Ja, mein ja bloß. Weißt du eigentlich, wer das war, von dem du den Namen hast? Cortes? Das war ein spanischer Oberer. Der hat Mexiko erobert. Der hat sich jedenfalls nichts gefallen lassen. Die Azteken, also die Indianer, die dort lebten, die hatten unwahrscheinlich viel Gold. Das hat sich Cordes alles geholt. Cordes, Cordes. Wo hast du denn bloß das ganze Gold gelassen? Das könnten wir jetzt gut gebrauchen. Hey, Nickel. Oh nee, Tim. Also, dein Alter, der ist ja vielleicht eine Nummer, das musst du wissen. Muss ich nicht. Also gestern, wo warst du eigentlich gestern? Egal. Es war voll laut bei uns in der Klasse. Also setzt er sich, also dein Alter, plötzlich an sein Pult. Sagt kein Wort, malt was. Und dann stellt er ein Schild aufs Pult, da steht drauf: Dr. Cornelius Müller, Sprechstunde nach Vereinbarung. Bitte einzeln eintreten. Ey, das sollte wohl ein Witz sein. Und dann saß er die ganze Stunde vorne und alle waren weiter laut. Kommt natürlich alles in die Akte. Aber wo ist jetzt meine Mütze? Die sehe ich nicht. Naja, gibst du mir erstmal den Fünfer. 5 Euro, mehr habe ich nicht. Mensch, Nickel. Mehr habe ich doch auch gar nicht gewollt. Jedenfalls jetzt nicht. Hab gehört, ihr wollt ein Schiff kaufen? Geht sich nichts an. Na, schon. Ein Schiff kostet was. Und wenn du deshalb deine Schulden nicht bezahlen kannst... Schulden? Du hast gestern geschwänzt, was? Ich war krank. Du hast geschwänzt? Ich gehe nämlich auch nicht hin, wenn ich keine Lust habe. Mein Vater schreibt mir sowieso eine Entschuldigung. Das macht mein Vater auch, aber nur, wenn ich krank bin. Mein Vater macht das immer. Mein Vater ist nämlich Rechtsanwalt. Er hat eine eigene Kanzlei. Und wenn ich keine Lust habe auf Schule, kommt der Brief an die Schule in die Unterschriftenmappe von meinem Vater und der unterschreibt. Der merkt das gar nicht. Das macht alles Frau Schulze. Willst du wissen, wer Frau Schulze ist? Nee, will ich nicht wissen. Ich erzähl's dir aber trotzdem. Frau Schulze ist Papas Sekretärin und ich habe sie in der Hand. Du redest voll den Scheiß. Sie hat mal Geld genommen und ich hab's gesehen. Jetzt macht sie alles, was ich will. Ich sag sonst meinem Vater und er feuert sie dann. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Sie hat einen kranken Mann zu Hause, der nicht arbeiten kann. Wenn sie gefeuert wird, müssen sie beide hungern. Und ich setze mich mit einem dicken Big Mac für Retour und esse. Lustig, was? Toll. Dabei bist du mal fetter. Halt die Schnauze! Ah! Ah. Du denkst, Tim ist eine Sau. Kannst du ruhig sagen? Ja. Tim ist gemein, denkst du? Ja. Ja, bin ich auch. Geb ich zu. Macht Spaß, gemein zu sein. Ganz ehrlich. Ich werde später mal Jurist, wie mein Vater. Aber nicht Rechtsanwalt. Ich werde Richter. Ich strafe gerne. Bei mir gibt's immer nur die Höchststrafe. Am liebsten die Todesstrafe. Die gibt's bei uns überhaupt nicht mehr. Ja? Schade. Aber sag mal, wo ist jetzt mein schönes Basecap? Du meinst Lauskip. Die habe ich hier in den Kanal geschmissen, dein Lauskip. Oh, du bist echt mutig, Kleiner. Hast du eigentlich den Freischwimmer gemacht? Nein, noch nicht. Warum? Dann fang mal damit an. Jetzt! Du Arschloch! Du. Siehst du, kannst ja schwimmen. Machst du deinen Freischwimmer jetzt? Für 10 Euro, ist doch günstig. Wie siehst du denn aus? Ich bin in den Kanal gefallen. Junge, du frierst ja. Geh ins Bad und zieh die Sachen aus, schnell. Wie kann das denn passieren? Keine Ahnung. Ich hab mein Schiff angeguckt und dabei bin ich reingefallen. Reingefallen? Einfach so? Ja. Was hast du denn da für einen blauen Fleck? Keine Ahnung, ich muss mich über den Reinfall gestoßen haben. Bist du krank? Nein, Papa, vielleicht nur morgen. Und den Test? Bestimmt nicht. Bist du absichtlich ins Wasser gefallen, um zu schwänzen? Nein. Bist du müde? Ja. Dann geh jetzt ins Bett. Bleibst du noch ein bisschen bei mir, Papa? Und erzählst mir was? Was denn? Irgendwas von unserem Schiff. Na. Das ist wirklich ein schönes Schiff. Die Aufbauten sind aus Holz. Teakholz. Und der Rumpf ist aus Stahl. Stahl ist am besten nicht, Papa? Mhm, genau. Und ein Dieselmotor. Vielleicht 60 PS. 60 PS, das reicht. Macht ungefähr 15 Kilometer pro Stunde. Wie viele Knoten sind das? Vielleicht 8 Knoten. 8 Knoten, schnell genug. Und am Heck? Heck ist hinten. Mhm. Da ist eine Fahne. Und eine kleine Fahne ist am Mast. Und das Steuer ist ein Rad aus Mahagoni. Mit Speichen. Und 2 Kojen sind im Bug und 2 im Salon. Und man kann kochen. Und du bist der Schiffskoch. Hm, ich hab's geahnt. Und ich bin der Kapitän. Ja, natürlich. Ach, Papa. Papa, könnten wir vielleicht auch Miri mitnehmen? Miri? Miriam. Ach, ja, ja, wenn du willst. Aber was werden Miriams Eltern sagen? Vielleicht sind wir ja Jahre weg. Na, wir fahren erstmal in die Ferien. Oh. Mama? Was ist mit Mama? Könnte die nicht auch mitkommen? Ich glaube, die fliegt lieber mit Norman nach Florida. Wir könnten sie ja mal fragen. Die Antwort kenne ich schon. Also, schlaf jetzt. Es war ein ganz schönes Schiff, Kanalhafen. Ganz schön. Gute Nacht, Nickel. Ja, Papa. Was für eine schöne Reise. Hi, Mai. Ja, fällt es dir? Hätte. Miriam spricht alle Sprachen Europas. In Englisch hat sie sogar eine Eins, Nickel. Und du, Cordes, was sprichst du? Maschine, stopp! Volle Kraft! Na, was denn nun? Cordes, wieder nun. Da vorne ist ein Hafen. Wir legen an. Treibstoff alle. Achtung! Die Sonne geht gerade unter. Seht mal. Goldenes Licht. Ach, das war ein schöner Tag. Gottes! Ja, Gottes. Für Backbord und Steuerbord. Tampen belegen. Fender raus. Langsam. Fender raus. Maschine, stopp. Ruhe jetzt. Das ist aber dunkel hier. Wir suchen mal den Hafenmeister. Kommt. Nichts. Was denn? Da ruft jemand. Psst. Es kommt aus dem Haus. Da müssen wir hin, Papa. Psst. Nickel, hol Cordes. Miri nimmt die Schiffsglocke. Guck mal. Hinter dem Fenster ist Licht. Ganz schwach. Da sitzt einer auf dem Stuhl. Na also. Ganz harmlos. Gefesselt. Nicht ganz so harmlos. Wir müssen ihn befreien. Okay. Ihr wartet hier und ich gehe hin und klettere durch den Fensterspalt. Okay? Aber pass auf dich auf, Nickel. Ja, ja. Ho, ho, ho! Du bist in die Falle gegangen, Kleiner. Wo ist das denn? Ja. Der Hafenmeister. Er hat Liegegebühren unterschlagen. Und wir sind ihm auf die Spur gekommen. Wir? Ja, ich und meine zwei Brüder. Wir sind drei, wir sind ziemlich gemein. Wir haben eine Ermittlungsakte über ihn eingelegt. Er wird die Höchststrafe kriegen. Und jetzt zu dir. 100 Euro und dann ab ins Wasser. Ins Wasser. Ins Wasser. Ins Wasser. Ins Wasser. Seht mal, die Akten sind alle gefälscht. Der Hafenmeister ist ein ehrlicher Mann. Du warst echt mutig, Nickel. Ach, vor diesen Tipps brauchen wir noch keine Angst zu haben. Cordes, sag mal, Hände hoch, Polizei. Na, alles vergessen, was? Du hast sogar Rührei gesagt, Cordes. Wie kommst du denn darauf? Ich hab Papa gesagt, ich wäre heute krank. Ich gehe heute nicht in die Schule. Aber nächste Woche muss ich dann doch wieder hin. Und was soll ich da machen, bitteschön? Ey, Nickel! Ich hab auf dich gewartet. Hatte schon richtig Sehnsucht nach dir. Warst du etwa krank, Kleiner? Schnupfen? Lass mich. Was bist du denn gleich so sauer? Ich muss zum Unterricht. Ich muss dir doch noch das Zeugnis geben für den Freischwimmer. Ach, blöd. Ich hab's jetzt nicht mit. Konnte ja auch nicht wissen, dass ich dich treffe. Aber morgen, morgen bestimmt. Vergiss die Gebühr nicht. 20 Euro, okay? Alles klar? Wir haben kein Geld mehr. Wie kein Geld? Ihr wollt euch doch ein Schiff kaufen und abhauen. Da braucht man doch Geld. Da hat man doch Geld. Das sind 20 Euro doch gar nichts. Hast du wirklich noch zwei Drillingsbrüder? Was? Drillingsbrüder? Hast du etwa auch eine Klatsche? Aber Drillingsbrüder, gar nicht schlecht. Zu dritt bin ich doch dreimal so stark. Was hast du da eigentlich für ein Buch? Zeig mir her. Ey, lass es los. Gib schon her. Wasserstraßen Europas. Ach ja, ihr wollt ja verreisen. Wie viel macht denn so ein Kahn in der Stunde? 20, 30 km/h? Die Geschwindigkeit wird auf dem Wasser an Knoten gemessen. Knoten? Seemeile pro Stunde. Seemeile auf dem Kanal. Na egal. Also, wie viel? Der Wagen von meinem Vater macht 260. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Mit deinen Knoten bist du Letzter und ich bin Erster. Das kann man schon vergleichen. Egal, ich gehe jetzt. Ey, gib mir das Buch zurück. Das Buch? Das ist doch aus der Bücherei. Das gehört jedem. Gib's her, ich hab's ausgeliehen. Jetzt hast du's zerrissen. Selber schuld. Denk an die 20 Euro. Und außerdem, kümmere dich um das Buch. Das musst du natürlich bezahlen. Vielleicht will ich es mir ja mal ausleihen. Und dann ist es nicht da, weil du es kaputt gemacht hast. Das ist unsozial. Ciao, Nickel. Hey, Nickel! Was denn noch? Meine Freunde, du weißt schon, die lesen auch gerne Bücher. Vor allen Dingen welchen mit Bildern drin. Weißt Bescheid. Also, 20 Euro. Kurtis, ich wäre auch gerne Oberer, da würde Tim sich das nicht trauen. Aber in unserer Klasse bin ich der Kleinste, noch kleiner als Achim, der ist nämlich gewachsen. Kurtis, wo hast du bloß dein ganzes Gold versteckt? Sagst du nicht was? Ist schon in Ordnung. Hallo, Papa. Hallo, Nickel. Weißt du, das ist nämlich so. Was willst du? Geld? Eine Entschuldigung für Schulschwänzen? Oder bloß ein Kajütkreuzer für 100.000 Euro? Quatsch, Papa. Aber nächstes Jahr machen wir eine Klassenfahrt auf eine Nordseeinsel. Das ist schön, das weiß ich. Konferenzbeschluss. Damit man nicht so viel Geld auf einmal bezahlen muss, sollen wir jetzt schon mal an die Reisekasse einzahlen. Ach ja? Ja. Habe ich gar nichts davon gehört. War, glaube ich, auch nur unsere Klasse. Ja, naja, ist ja auch nicht so dumm. Findest du auch? Und wie viel? Zeig mal den Brief. Welchen Brief? Na, es gibt doch immer einen Brief, wenn sowas gemacht wird. Wir haben das aber nur so verabredet mit Herrn Pörsch. Dann kenne ich den Pörsch eigentlich anders. Der schreibt doch sonst zu jedem Pups einen Brief. Herr Pörsch hat aber gesagt, das müsste doch mal so gehen. So, hat er gesagt? Ja, hat er. Aha, na gut. Muss es eben so gehen. Ist der glücklicherweise nicht der Kajütkreuzer. Papa, gibst du mir nur die 20 Euro? Die muss ich doch morgen in die Schule mitnehmen. Naja, 20 Euro. Du bist ein bisschen teuer in letzter Zeit. Dafür kann ich doch nichts. Am besten, du gehst jetzt ins Bett. Ich komme noch gute Nacht sagen. Nickel? Schläfst du etwa schon? Ja. Schläft schon. Das Steuerruder heißt Gubernaculum. Welche Sprache? Latein. Gubernaculum. Kurtis spricht ja Latein. Kurtis ist ja auch Spanier. Und für Spanier ist es leicht. Aber wer spricht noch Latein? Die Römer natürlich. Aber die Römer sind doch schon längst ausgestorben. Wie die Saurier. Kann aber sein, wir treffen einen ausgestorbenen Römer. Achtung, Nickel, pass auf, Das Gubernakulum mehr nach Steuerbord. Gubernakulum. Der Port, der mangelt uns doch glatt um. Der ist ja riesig. Steuerbord. Das war knapp. Papa, hast du ihn gesehen? Meinst du den im Ruderhaus? War das Tim? Es war Tim mit seinen Drillingsbrüdern. Nochmal Glück gehabt. Aber bei Tim kann man nie wissen. Cordes, ich muss es Papa jetzt sagen. Tim hat das Geld genommen und dann hat er, hier, guck mal, einfach so, es tut weh. Und ich habe Angst. Cordes, ich bin gar nicht so mutig. Aber wenn ich es Papa sage, dann spricht Papa mit Tim und Tim verpetzt Papa mit seinen Ermittlungsakten. Und dann, ja, dann ist Papa sauer auf mich, wegen dem Geld. Und Cordes, was ist dann? Nickel! Ich muss mit dir reden, sofort! Wo steckst du? Ha, hier bist du. Die 20 Euro solltest du mir sofort wiedergeben. Aber Papa, ich hab doch gesagt, wir müssen das Geld für die Kinder sammeln. Gar nichts müsst ihr. Und Pörsch weiß auch von nichts. Also, was hast du mit dem Geld gemacht? Nichts. Dann gib's her. Das heißt? Was? Ich hab's verliehen. Verliehen? Du verleihst mein Geld? Es war ihm ein Notfall. Wem? Miriam braucht es für ihr Pferd. Für ihr Pferd? Warum fragt sie nicht ihre Eltern? Papa, weiß ich nicht. Sag mal, Nickel, hältst du mich für Plen-Plen? Nein. Was hast du eigentlich mit diesem Tim zu tun? Tim? Ja, Tim. Nichts. Aber du hast mit ihm geredet. Nur kurz. Weißt du, dass Tim von der Schule fliegt? Tim, wirklich? Er hat Kinder erpresst und geschlagen. Nichts davon gehört. Nein. Er hat mit irgendwelchen guten Freunden gedroht, die es überhaupt nicht gibt. Die gibt's überhaupt nicht? Du weißt doch was davon. Nein. Aber zwei Kinder haben sich nicht einschüchtern lassen. Die haben es ihren Eltern gesagt. Hat das bei dir auch versucht? Nein, bestimmt nicht. Muss eine Menge Geld zusammengekommen sein. Dafür hat er sich dann Klamotten gekauft. Markenklamotten. Teure Sachen. Ich gebe dir die 20 Euro bestimmt wieder. Miriam kann wirklich ihre Eltern fragen. Gut, Nickel. Klär das. Und frag mich, wenn du wieder mal jemanden imponieren willst. Gut, Papa. Gut. Nickel, hallo. Aber ich habe jetzt gerade keine Zeit. Warum nicht? Ich habe noch einen Termin. Was denn für einen? Sind laufende Ermittlungen. Kann ich nicht sagen. Laufende Ermittlungen gegen dich? Quatsch. Kommst du denn darauf? Tim. Also was? Ich will mein Geld wieder haben, also Papas Geld. Spinnst du? Ich brauche doch nur mit dem Finger zu schnipsen. Da kommen meine Freunde. Was glaubst du, was dann los ist? Schnips doch mal. Ich hau dir eine rein. 45 Euro. Du hast überhaupt keine Freunde. Ich schlag zu. 45 Euro hast du bei mir Schulden. Ich mach dich fertig. 45 Euro, du Feigling. Ich hab doch nichts. Ich hab nichts, verdammt. Gib mir die 20 für heute Morgen. Welche 20? Die 20. Okay. Ich brauch's eh nicht. Hab genug. Ich hau sowieso ab hier. Ich hab die Schnauze voll. Papa schickt mich auf ein Superinternat in der Schweiz. Da gibt's alles. Die haben sogar Rennboote. Super schnell. 20 Euro. Hier hast du's. Aber du sagst nichts, ja? Mal sehen. Bitte. Wir sind doch Freunde. Freunde? Freunde, Cordes. Wir haben Freunde, hat er gesagt. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Aber die 20 Euro habe ich. Hier. Ich leg sie Papa einfach auf den Tisch. Da brauchen wir überhaupt nicht mehr darüber zu reden. Cordes, Glaubst du, dass das mit dem Schiff nochmal was wird? Ja. Die kann's ja egal sein. Du warst ja schon in Mexiko. Nickel? Hm? Danke. Ja, Papa. Ich meine, ich hab gefunden. Das Geld. Ach so, das Geld, ja. Das andere brauchst du mir nicht wiederzugeben. Echt nicht? Ist schon in Ordnung. Wenn du erstmal kein Geld mehr brauchst. Du brauchst doch kein Geld mehr, oder? Nein, bestimmt nicht. Gut. Nickel. Ja? Ich muss dir was sagen. Noch was? Was meinst du? Ja, sowas wie mit Tim. Ach, nein. Ich höre auf mit der Schule. Wirklich? Warum denn? Ich bin kein so guter Lehrer. Und wenn es geht, soll man etwas tun, was man gerne macht und was man gut kann. Das ist der ganze Trick im Leben. Ich kenne auch Tricks. Nickels Tricks. Ein paar davon waren nicht so gut. Ja, ich weiß, Papa. Jedenfalls, ich könnte jetzt was Neues machen. Toll, und was? Aber wir müssten wegziehen. Wegziehen? Du, ja, du und ich. Warum? Na, alle 2 Wochen kannst du wieder herkommen und Mama besuchen. Und Miriam. Miriam kann dich besuchen. Gibt es da auch einen Kanalhafen, wo wir hinkommen? Ein Kanalhafen und Seen und das Meer ist auch nicht weit. Aber ich werde weniger Geld verdienen als jetzt. Ich habe eine Idee, ich kann weniger essen. Du isst sowieso so wenig. Wenn wir ein Schiff hätten, könnten wir mit dem Schiff umziehen. Das ist eine Idee. Dann wohnen wir auch auf dem Schiff. Dann müssten wir keine Miete mehr bezahlen. Auch nicht dumm. In Holland machen das sogar viele Leute. Wir sollten darüber nachdenken. Dann versteckst du dich auch nicht mehr im Schrank? Nein. Du versprichst mir keine Tricks mehr. Okay, keine Tricks. Gut. Hast du das gehört, Curtis? Wir ziehen um. Vielleicht sogar mit dem Schiff. Vielleicht wohnen wir sogar auf dem Schiff. Also, du, Papa und ich. Dann lernst du bestimmt sprechen. Das sage ich dir. Auf einem Schiff geht das nämlich ganz von alleine. Wirklich. Hallo, Nickel. Wolltest du zu mir oder wieder zu deiner Tante? Eigentlich wollte ich mich von meiner Tante verabschieden. Verabschieden? Ja, wir ziehen um. Ihr zieht um? Ja, Papa hat eine neue Stelle. Schade. Wieso? Ach, nichts. Tim ist von der Schule geflogen. Ich weiß, er kommt in die Schweiz. Bestimmt nicht. Seine Mutter arbeitet in der Kaufhalle an der Kasse. Die kann sich das bestimmt nicht leisten. Ja, zu mir hat er gesagt, sein Vater ist Rechtsanwalt. Rechtsanwalt? Mhm. Das hat Tim sich ausgedacht? Der wollte irgendwie ganz toll sein. Nur Tobias hat sich das nicht gefallen lassen. Und da ist dann alles rausgekommen. Hat er es denn bei dir auch probiert? Bei mir? Tim? Ja. Was? Na, diese Erpressungen und so. Ja, 20 Euro wollte Hama. Die hast du mir gleich wiedergeholt. Cool. Miri, willst du uns mal besuchen, wenn wir umgezogen sind? Schade, dass ihr umzieht, Nickel. Wieso? Ich wollte dich eigentlich zu meinem Geburtstag einladen. Wie sieht das denn hier aus? Wie soll es denn hier aussehen, Papa? Ich denke, du packst. Such doch auch, ob Miriam hilft. Ich helfe, Nickel. Das ist nett von dir, Miriam. Also, wenn ihr das Packen nennt, fliegt ja alles in der Gegend rum. Und im Umzugskarton? Aha. Ein Schuh, 5 Comichefte und tatsächlich 1 Socken. Wir wollen die Sachen erstmal sortieren, bevor wir sie in den Karton tun. Und sortieren kann man nicht im Schrank. Ja, verstehe. Das geht nicht so gut, Tim. Sortieren kann man besser auf dem Fußboden, auf der Fensterbank, auf dem Schreibtisch. Aber ich sehe weder, dass ihr hier einpackt, noch dass ihr irgendwas sortiert. Ich sehe euch bloß mit diesem Buch da, in diesem Chaos rumsitzen. Wie sieht das Buch denn überhaupt aus? Hat der Tim zerrissen. Papa, ich hab den Ort, wo wir hinziehen, gefunden. Hier, gucke. Außerdem musst du das mir noch schnell Das musste mir Nickel schnell teilen. Ja, schnell. Schnell ist gut. Schnell ist gut. Schnell ist richtig. Schnell müssen wir jetzt sein. Aber los, es ist mir egal, ob sortiert oder unsortiert. Die Möbelpacker stehen gleich vor der Tür und was nicht eingepackt ist, das nehmen die nicht mit. Steht ja nicht so auf, Papa. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das bestimmt, Herr Müller. Und so viel ist das wirklich nicht mehr. Mein Gott. Sehen Sie das etwa schon? Das wäre doch ein bisschen früh. Cool. Nickel. Ein Brief für uns beide. Von Tante Martha aus Berlin. Tante Martha, wer ist das überhaupt? Das ist doch die Tante, die du immer besuchst, Nickel, nicht? Wen besuchst du, Nickel? Ach, nicht. Was steht denn in dem Brief drin, Papa? Onkel Georg ist gestorben. Onkel Georg ist wirklich gestorben? Wieso wirklich? Also ich kenne keinen Onkel Georg, es muss von Mamas Seite her sein. Aber der Brief ist an uns, ganz klar, Nickel und Cornelius Müller. Der kommt jetzt erst an, der Brief, wo deine Tante schon so lange umgezogen ist? Von Umziehen steht hier nichts. Eigentlich blöd für die Tante, dass sie jetzt wegzieht, wo sie gerade erst was hierher... Was redet ihr denn da? Wisst ihr irgendwas, was ich nicht weiß? Ach nein, Papa, lies doch weiter. Ach, da will sich einer einen Scherz mit uns machen. Papa, Tante, lass doch mal lesen. Tante Martha schreibt, Onkel Georg möchte sein Schiff, das jetzt noch auf dem Wannsee in Berlin liegt, euch, also uns, vererben. Uns vererben? Ja, da steht's. Da ist was rausgefallen aus dem Umschlag. Ein Foto. Soll das das Schiff sein? Wie groß das ist. Schau mal, die Fähnchen, das geschnitzte Steuerrad. Ist das euer Onkel Georg? Keine Ahnung, das... Da hält es doch einer zum Namen. Das ist doch wirklich Quatsch. Sieht aber nett aus, euer Onkel Georg mit seiner Kapitänsmütze. Ja, ja. Nett sieht er aus. Aber ist er auch echt, dieser Onkel Georg? Ich weiß nicht. Gottes, du glaubst es nicht. Ein Schiff mit zwei Kabinen, einem Klo und einem Wohnzimmer in der Mitte. Und einem Echolot und Stahlrumpf. Aufbauten aus Teakholz. Aber dieser Onkel Georg auf dem Foto. Sieht ja nicht aus wie der Hafenmeister, den wir gerettet haben. Und guck mal. Liegt da nicht ein Buch auf dem Tisch? Merkwürdig. Kannst du den Titel erkennen? Was? Hast du was gesagt, Cortes? Nee. Cortes! Cortes lernt sprechen. Oh, nee. Doch. Kinderhörspiel von Hans Zimmer. Zimmer! Hab ich doch gesagt. Nickel, Joshua Thiemann. Papa. Götz Schubert. Tim, Oddi Sahavi. Miriam, Lili Sahavi. Und Stefan Kaminski als Cortes. Cortes. Ja doch. Der Hafenmeister. Komposition Lutz Glandin. Schnitt Silvia Milchmeier. Ton Bernd Friebel. Regieassistenz Patrick Conley. Regie Barbara Plensat. Produktion Deutschlandradio Kultur 2005.